9. Das sieht ja lecker aus. Ja, sehr lecker. Aber es gibt so viel Fleisch. Das stimmt. Magst du kein Fleisch? Nein, ich esse lieber Fisch als Fleisch. Was isst du am liebsten? Mein Lieblingsessen ist Hähnchen mit Pommes. Und dazu eine Cola. Und dein Lieblingsessen? Fisch und dazu ein großer Salat. Cola mag ich nicht. Ich trinke lieber Wasser. Ich glaube, wir passen nicht zusammen.